Der hässliche... Der hässliche... Ach Gott. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ja, geht dir auch so? Ja. Ist dir kalt? Nee, kalt. Ja, kalt vom Weg hierher, aber mir ist auch kalt im Herzen. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Jahr. Ja, kenne ich. Ja. Herzlich willkommen, liebe Hörenden. Mir gegenüber sitzt Jean-Paul Prüm auf einem vollgeschneiten Stuhl. Ja, das stimmt. Tut mir leid. Aber ist schon da kalt. Hätte sich die Aufnahmeleitung drum kümmern müssen. Es tut mir wirklich leid. Aber in diesem Studio gibt es irgendwie nur Gartenmöbel. Ja. Und die stehen eben alle im Garten. Und im Garten liegt sehr viel Schnee. Da seht ihr mal, wie viel wir wirklich mit dem Podcast verdienen. Ja. Ich meine, Gartenmöbel sind teuer. Ja. Aber Budget ist halt, ja. Und wir haben uns nur Gartenmöbel kaufen können. Das ist schön, wie du mich mit deiner guten Laune überschwemmst. Ja, ja. Holt mich hoch. Was ist denn los bei dir? Warum bist du, was hast du denn gegen 2022? So ein tolles Jahr. Ja, ja. A, ist halte ich die Adventszeit, die ruhige und besinnliche Adventszeit für ein Gerücht. Jeder will nochmal was von dir. Und dann drei Wörter, Putin, Krieg und Merz. Also Friedrich. Über den will ich heute noch reden. Aber, okay. Ja. Und über Putin so und Krieg? Nee, das zieht einen dieses Jahr am meisten runter, finde ich. Ja, ist lästig. Ja. Dann hat man noch so einen Lukaschenko da rumsitzen und so. Ja, ich mag diese alten komischen Männer nicht mehr. Oligarchen. Ja. Aber heute will ich eigentlich nur über Friedrich Merz sprechen. Drei Adjektive zu Putin und Krieg. Putins Krieg. Nur um das Thema abzuhaken. Soll ich drei Adjektive sagen? Ja. Wahnsinnig. Die großen drei Adjektive. Wahnsinnig, völkerrechtswidrig, dumm. Okay. Ja. Ich find, willst du auch drei sagen? Lästig. Lästig ist auch. Lästig. Aber lästig ist sehr egozentrisch aus meiner Sicht. Also sehr lästig, weil Sprit ist so teuer. Ne? Ja, aber muss doch tanken. Wenn du im bebombten Kiew sitzt, ist das auch lästig. Aber ich glaube, da kommt Todesangst dem Ganzen näher. Ja, aber es geht ja um mich. Also ich meine, die Welt dreht sich ja. Stimmt, um ja. Mich. Ja, du bist ja auch so ein Typ wie ein osteuropäischer Herrscher. Ich will billig tanken einfach. Ja. Weil du auch ein Auto besitzt. Ja, und dein SUV. Ja. Ja, ja. Ja. Du, wollen wir die Leute heute so richtig heiß machen? Machen keine Weihnachtsfolge, weil Weihnachtsfolgen immer doof sind, finde ich. So Themafolgen. Ja, hatten wir auch schon. Wir können drüber reden. Zwischen den Jahren haben wir manchmal. Ja, ne, wir haben auch schon Dinge gemacht, wie die besten Weihnachtsfilme und so. Stimmt, ja. Hatte ich heute schon Angst, dass du das wieder mitbringst? Nee, ich habe unsere Lieblingsrubrik mitgebracht für dann nach der ersten Pause. Ah, das mit Thomas Müller? Nee, der hässliche Plural. Oh, der hässliche Plural. Ich habe nochmal einen hässlichen Plural dabei. Dann möchte ich mit dir noch über den gestorbenen Trend Fingerboards kurz reden, weil da habe ich Videos gesehen. Stimmt, der ist tot. Und ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen für den Start der letzten Folge. Das hat den Leuten sehr gut gefallen, als ich dich wie Matze Hirscher aus dem Hotel Matze Podcast, der immer so pseudodiepe Fragen stellt, gefragt habe. Und da habe ich wieder ein paar Fragen aus genau diesem Podcast vorgestellt, die 1:1 da so gefragt werden. Damit würde ich jetzt mal mit dir starten. Wenn du noch einen coolen Teaser für die Zuhörenden hast, hau ihn raus, bevor ich dich ernsthaft frage. Ich muss mich eh konzentrieren. Teaser für diese Rubrik? Nee, für diese Folge. Für diese Folge. Ein großer Teaser. Ich würde auch mal meine Agenda einfach runterlesen. Ja, cool. Also ich wollte ein bisschen über Kälte reden, über Schnee, über Minusgrade und genau, ich habe mir auch überlegt, eine große 3 machen, könnten wir heute mal machen. Die großen 3 Vorteile des Winters, aber mir sind einfach keine Vorteile eingefallen. Ja, dann können wir einfach die großen 3 Nachteile des Winters, weil wir hatten lange keine großen 3 mehr, machen wir zum Abschluss. Die großen 3 Nachteile des Winters, ja, perfekt. Bis dahin nicht vergessen haben, machen wir die heute. Genau. Cool. Sehr gut, dann machen wir jetzt dein Spiel. Bitteschön. Peter. Ja. In was für einem Zustand magst du dich am liebsten? In einem lästigen Zustand. Ah, du bist ja ein krasser Mensch. Wo lädst du? Wie lädst du auf? Wie lade ich auf? Ja, wo lädst du und wie lädst du auf? Ach Gott. Da ist kein Und dazwischen, deswegen, du bist ja ein krasser Mensch. Wo lädst du? Wie lädst du auf? Die Fragen wurden meinem Anwalt vorher nicht zugeschickt, deshalb kann ich die leider nicht beantworten. Okay, was bedeutet es für dich, glücklich zu sein? Glücklich bin ich, wenn es nicht so arschkalt ist. Ah. Also ich bin am glücklichsten, wenn ich nicht auf diesem Dreckskontinent bin in dieser Jahreszeit. Ja. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Dass ich ein gepflegter Mann bin. Das stimmt nicht. Ich bin kein Mann. Ich bin ein kleiner Junge. Du bist ja ein krasser Mensch. Wo lädst du? Wie lädst du auf? Boah, das ist eine gute Frage. Wie lade ich auf? Ich glaube, wenn ich im Internet Kinder erschieße. Okay, super. Ja. Gut, finde ich super. Ich habe dir die, du bist ja ein krasser Mensch, wo lädst du, wie lädst du auf, zweimal gestellt. Ja, ja. Die sonore Stimme kommt mal in so einen Antwortmodus. Darf ich dir die Fragen auch stellen? Nö. Okay. Dann musst du selbst mal irgendwie dir einen Podcast drauf. Darf ich dir diebe Fragen stellen? Du darfst mir spontan diebe Fragen stellen, ja. Was macht dich wirklich glücklich? Also wirklich glücklich. Nicht so eine schöne Bratwurst beim Sonnenaufgang, sondern wirklich. Ah, mein Auge juckt. Warte mal. Da fängt mein Auge an zu jucken. Du musst weinen, ne? Ich habe Glück letztes Mal, glaube ich, 1980 empfunden. Mm. Wirkliches Glück. Bist du da schon mal geboren worden sein? Nee, glücklich macht mich eigentlich, wenn man in eine Situation kommt. Soll ich das ernsthaft mal beantworten? Wo man den Kopf komplett ausschalten kann. Ja. So, also zum Beispiel im Urlaub auf einem schönen Sitzmöbel draußen sitzen, ist genau die angenehme Temperatur. Also immer wieder Gartenmöbel sind ja einfach geiler sind als super. Innenmöbel. Ja. Und deswegen bin ich jetzt auch glücklich. Weil du auf einem Gartenmöbel sitzt. Hast du Bock auf einen wissenschaftlichen Diskurs heute? Ja. Ich habe mir ist für Richard David Brecht... Warte, ganz kurz, hätte ich auch Nein sagen können? Du hättest Nein sagen können. Nein. Okay, dann sage ich einfach nur... Machen wir aber trotzdem. In den Kopf kam. Dann sage ich nur die Headline. Mir ist für Richard David Brecht, den kennst du doch, den hübschen vom Namen her. Philosophen. Ich habe tatsächlich noch nie irgendwelchen Content von ihm konsumiert. Ich habe letztens noch mal ein recht langes Interview mit ihm gesehen, das er geführt hat und wo er so getan hat, als wäre er Wissenschaftler. Und da ist mir der schöne Label für Richard David Brecht, den würde ich ihm auch anbieten, der das einfach nutzen kann, die intellektuelle Nebelkerze des Feuilletons. Nebelkerze Voll. Ist immer ein schönes. Ja, intellektuelle Nebelkerze. Das intellektuelle Nebelkerze. Weil er hat sehr viel mit irgendwelchen alten Philosophen rumgeworfen, hat neuere Denkschulen wie den Konstruktivismus angesprochen, hat mit Hume argumentiert. Und du hast immer gemerkt, dass immer so diese, dass die Ebene, wie wenn man sich den kategorischen Imperativ so merkt, wenn was du nicht willst, was anderen tut, das füge keinem anderen zu. Auf der Ebene bewegt er sich immer. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man Richard David Brecht denn da rausholen? Und das ist mir nur eingefallen, er tut so, als wäre er Wissenschaftler, aber er ist in der Unterhaltung. Und deswegen, Richard David Brecht hat bestimmt auch Luhmann gelesen, Systemtheorie. Und er hat einen Systemwechsel vollzogen. Und deswegen ist er wissenschaftlich einfach nicht mehr in den richtigen Diskursen drin, weil alle finden ihn toll und hören ihm nur noch zu, weil er mittlerweile im System Unterhaltung ist, wo es um Applaus kein Applaus geht und nicht mehr um wie im Wissenschaftssystem, Wissen kein Wissen. Also er führt keinen Diskurs mehr darüber, wie man neues Wissen generiert. Er liest seine Artikelchen in seiner komischen Kammer und denkt sich dann ganz schlaue Sachen aus. Die redet er dann raus. Aber ihm gegenüber sitzt Markus Lanz und nicht Jürgen Habermas. Und deswegen hat er kein Feedback mehr. Und deswegen, seitdem Richard David Brecht im Fernsehen ist, ich glaube so ungefähr seit 10 Jahren, wird er immer dümmer. Also du sagst, ich möchte ihm helfen. Du sagst, alle finden ihn toll. Ja, also ist das wahr? Nee. Ich kenne niemanden. Die Stimmen werden auch immer kritischer. Ja, ist weil er halt auch immer Schwurbelhausen immer rübergefahren? Nee, auch. Oder irgend sowas wurde ihm doch vorgeworfen? Nein, da hat er auch wieder versucht, mit irgendeiner schlauen Theorie zu verallgemeinern, was aber nicht funktioniert hat. Ich glaube, er denkt, er könnte eine Großtheorie noch einfach rausquatschen, obwohl die gar nicht gibt. Also mein Angebot an Richard David Brecht. Er darf mal bei mir anrufen. Ich würde ihm dann 2 Wege aufzeigen. Also entweder, er könnte Katalogmodel werden. Er könnte in der Unterhaltung bleiben. Oder aber er geht in die Wissenschaft zurück, obwohl ich auch bezweifle, ob er da jemals war. Er kommt ursprünglich aus der Wissenschaft, oder was? Ist Philosoph. Er ist Philosoph, ja. Ich weiß noch nicht mal, ob er einen Doktortitel hat. Weiß ich nicht. Braucht man ja in der Unterhaltung nicht. Da kann man auch. Naja. Er hat ein Buch geschrieben, das reicht. Ja. Deswegen kann ich ja auch so schlau hier rumschwätzen. Ich habe ja auch ein Buch über einen Busfahrer geschrieben. Weißt? Stimmt. Aber auch über ein Callcenter. Ja, siehst du. Also ich glaube, du bist krasser als Richard David Precht. Deswegen biete ich ihm das ja auch an. Also, oder vielleicht sollte er auch einfach, das auch wie so ein Elternteil, er ist mir gar nicht so sonderlich sympathisch, deswegen, deine Kinder sind dir wahrscheinlich auch selten sympathisch, aber ich möchte ihm einfach helfen. Mhm. Mein Angebot, halte dich von deinen schlechten Einflüssen fern, also Markus Lanz, und ruf einfach mal bei uns an. Vielleicht könnten wir ihm auch ein Praktikum hier im Podcast anbieten. Ja, wir ja. Also wir haben diese Woche wir sind ja leider auch ein Wissenschaftspodcast. Ja. Also weil wir ja echte Wissenschaftler sind. Naja, du bist Kleinunterhalter, Kleinkünstler. Ja. Und du bist Großkünstler. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Du bist, was bin ich denn eigentlich? Großkünstler. Ich bin groß. Nee, du großer. Kennst Großkünstler, weil du kennst Till Nassif. Stimmt, ja. Ich bin der Homie von Till Nassif. Ja. Ja. Er ist Journalist, Moderator und ich habe neulich seine Visitenkarte bekommen. Oh. Tänzer. Wär schon Tänzer war es, ja. Till Nassif ist ein großartiger Tänzer. Ja. Ja, Richard David Precht. Ja, mehr will ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur die intellektuelle Doktor, Nebelkerze des Feuilletons. Dr. Richard David Precht. Sagst du Feuilleton oder sagst du Feuilleton? Feuilleton. Feuilleton. Feuilleton. Nur Feuilleton. Feuilleton. Nur Feuilleton. Ich hatte nur 2 Jahre Französisch, deswegen halte ich mich fern. Warte, wie schreibt man das? F-E-U-L-L, oder? Ja. Das ist dann F-Ö und dann ein stummes J. Feuilleton. Feuilleton. Feuilleton. Feuilleton. Feuilleton. Feuilleton. Und Doppel-L ist immer ein J. Okay. Ich bin nämlich Sprachwissenschaftler. Ja. Wie nennt man das? Linguist. Habe ich tatsächlich mal studiert. Hast du mal studiert? Ja, also ich war eingeschrieben, um die Versicherung abzuzahlen. Ah, ja. Aber das war in den 80ern, das heißt verjährt. Ja. Ja. Liebe Betriebskasse einer größeren süddeutschen Firma, ich habe euch nie abgezockt. Ich habe das echt probiert zu studieren. Ich bin noch nie hingegangen. Ich hatte ein schweres Leben hatte ich in den 80ern. In den 80ern warst du echt? Ja, da war dieser Crash in New York und Da habe ich dich auch immer in Frankfurt am Bahnhofsviertel gesehen. Ja, in den 80ern, da war es noch. Da war einiges los. Ich habe noch einen schönen Satz von El Hotzo, ja, den ich gerne einfach, weil das genau mein Thema ist. Ich habe mich ja häufig über Leute aufgeregt, die in Social Media ihre Kinderbilder teilen, also ihre Kinder immer das Leben. Und er hat eine schöne Beobachtung gemacht, wie ich finde, die ich mit allen teilen wollte. Deutsche verpixeln für den Datenschutz ihr Nummernschild, aber posten komplett hemmungslos Nacktbilder ihrer 5-jährigen Kinder auf Instagram. Stimmt. Das kann man einfach mal so stehen lassen. Verpixeln auch ihre Häuser auf Google Street View. Ja, aber das ist das Nervigste, finde ich. Da willst du dir meine Fassade angucken? Ich gucke gerne Fassaden. Ich liebe Fassaden. Ich bin ja ein kleiner Texturnerd. Also ich laufe durch die Straßen und gehe dann ganz nah auch an Wände ran und mache Fotos. Ja. Und die benutze ich dann für 3D-Models. Ja, habe ich dich schon mal beobachtet. Ja, ich war ja mal bei dir zu Hause einmal und du hast ja auch eine Wand mit verschiedenen Texturen. Die dass wechseln. Du dich daran erinnern kannst, ja, dass du bei mir warst, in deinem Zustand. Wieso? Naja. Wie? Ja, so wie du da rumgelaufen bist. Wieso, was denn? Ich hatte dir da was in den Ring getan, dass du überhaupt mitkommst zu mir. Achso, deswegen habe ich auch bei dir geschlafen. Ja. Ja, da macht man übrigens keine Witze drüber, über solche Mittel. Ja, das war jetzt auch wieder vermehrt, habe ich gehört. K.O.-Tropfen. Ach so, okay. Gab es jetzt so eine Welle. Ich erinnere an die, wir haben letztes Mal über Shea Krömer auch geredet. Faisal Kawusi war da zu Gast. Ja, habe ich gehört. Das war ein komplettes Desaster. Ich habe gehört, das wurde dann abgebrochen, die Sendung. Ja, Krömer hatte keinen Bock mehr. Ja. Ja. Aber er versteht heute noch nicht, warum K.O.-Tropfen-Witze vielleicht nicht so gut sind. Hat Faisal Kawusi K.O.-Tropfen-Witze gemacht? Genau. Ah. Ja. Ah. Ich bin in seine Fußstapfen getreten. Ganz genau, Peter Kawusi. Ich habe den tatsächlich mal kennengelernt, Faisal Kawusi. Ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast erzählen dürfen. Das macht uns wahnsinnig unsympathisch. Ja, aus Versehen. Also obwohl du hast ihn ja kennengelernt. Ich wollte das nicht. Achso, du warst nicht auf einer seiner Shows. Du hast den kennengelernt. Ja, ich doch, war also nicht privat. Okay. Ich habe ein bisschen Hallo gesagt, war ein Wichser. Okay, so kann man doch stehen lassen. Ja. Ja, so kommt er auch, bei Krömer kommt er ein bisschen dumm rüber. Also er versteht einfach nicht, was er falsch macht. Aber Ja, es verkauft sich halt auch, wenn man sich benimmt wie ein Wichser. Also er bleibt im Gespräch. Stimmt. Also mit sonst würden wir nicht über. Also bin mir recht sicher, sonst würden wir nicht über ihn reden, ja. Genau, wie geht dieser Spruch? Better bad press than no press, irgendwie so. Ja, aber sag doch mal dem Wendler oder Attila Hildmann oder so. Ja, die haben viele, viele Freunde und Fans. Ja. Man kann sich für den Weg trotzdem entscheiden, den wir gegangen sind. Wir haben viele Fans, obwohl wir null edgy sind. Finde ich schön. Ja. Ja gut, ich habe jetzt einen K.O.-Tropfen-Witz gemacht. Aber ich wusste, du hast ihn nicht so wirklich gemacht. Du hast angedeutet, dass du mir das untergemengt hast. Ja. Aber du mengst mir ständig unter. Deswegen ist das ganz auch die Substanz. Schade, dass das nicht nur ein Witz war. Mein Bier schmeckt heute zum Beispiel nach Pisse. Ja. Ja. Ist aber mein schockierend, Urin ist sowas das wie Bier, was ich selbst mitgebracht habe. Mhm. Komisch. Vielleicht hast du irgendeine Mitbewohnerin oder einen Mitbewohner, der dich mobbt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Fürstenberg trinke. Fürstenberg ist, ja. Ja, kann man trinken. Ja, ist halt ein Pilz. Ne. Cool. Gut, das war Richard David Precht. Ja, jetzt habe ich auch zwei Sachen losgeschossen. Jetzt will ich noch mal was Lockeres von dir. Sonst habe ich noch Friedrich Merz und den hässlichen Plural und Fingerboards. Das sind alles ernste Themen. Ihr merkt, das ist eine schwere Sendung. Das ist eine schwere Sendung. Ist auch fast Weihnachten. Findest du auch, dass sich alles so anfühlt? Also wir haben heute den 16. Dezember. Ja. Also Aufzeichnungsdatum, Veröffentlichungsdatum wird wahrscheinlich 17. oder 18. sein. Es fühlt sich irgendwie schon an, als wäre der Monat rum. Ja. Oder? Also ich jetzt schon so, mache schon so Sachen, die man so Richtung Monatsende macht. So, was ich in der letzten Woche... Knäckebrot essen. Was ich in der, also ich meine jetzt auch beruflich, also ich mache jetzt da Sachen im Beruf, die ich sonst in der letzten Woche des Monats mache, mache ich jetzt schon die ganze Zeit. Das ist auch, weil nächste Woche, der 24. ist ja Samstag, man hat noch eine Woche geschäftiges Treiben, danach ist Feierabend. Ja, aber auch nicht so, oder? Ja. Ach naja, ich arbeite eh nicht wirklich. Also eigentlich arbeite ich immer nur eine Woche im Monat, nämlich in der letzten des Monats. Ja. Weil ich schiebe alles drei Wochen vor mir her. Und in der letzten Woche. Und, diesmal muss ich es in der zweiten Woche des Monats machen alles. Deshalb fühle ich mich vielleicht so burnig, so burnoutig. Ja, ich bin gerade irritiert, weil wir haben ja den gleichen Job. Also wir sind ja beide Podcaster. Ja. Und wir nehmen halt heute auf, natürlich. Jetzt gut, aber wir haben ja verschiedene Departments. Ich kümmere mich um Möbel zum Beispiel. Ja, du nicht sehr gut, muss man sagen. Ja. Ja. Aber jetzt sind immer ein Gartenmöbel. Ja. Also den... Und du, ich wusste ja, dass du glücklich bist, wenn du auf Gartenmöbeln sitzt. Ja. Deshalb habe ich nur Gartenmöbel gekauft. Ja, stimmt eigentlich. Also eigentlich ist alles gut. Und die Lehne ist locker. Ja, aber man kann auch nicht alles erwarten. Ja, da fehlt die Schraube. Da fehlt leider locker. Da fehlt die Schraube, die ist leider unterm Schnee vergraben. Ich habe sie nicht gefunden. Ja, passiert. Ja, es passiert, eigentlich selten. Also in dieser Stadt eher selten. Ja, stimmt. Wir wohnen ja in einer Stadt, wo eigentlich nie Schnee ist. Wie ist denn das mit Pflanzen? Ich bin, in unserem Garten stehen ein paar Pflanzen. Die sind alle tot jetzt, oder? Nee, das nicht unbedingt. Es gibt Pflanzen, die... Und da muss ich sagen, als Morgenmagazin-Gucker kann ich da Sachen beantworten. Okay. Es gibt Pflanzen, die vertragen halt Frost und gibt Pflanzen, die vertragen keinen Frost. Und dann gibt es noch Pflanzen, die haben gerne warm und welche, wenn die aber ihre Wurzeln frostfrei haben, dann überleben die locker. Mm. Was der größte Fehler ist im Winter und warum die Pflanzen sterben, die draußen sehr gut zurechtkommen, ist, dass die verdursten. Weil du denkst, die brauchen ja nichts. Aber man muss sie trotzdem gießen. Man muss die trotzdem gießen, ja. Oh nee. Nicht so häufig, aber man muss sie gießen. Und wenn da Schnee drauf liegt... Ja, dann bekommen sie die Feuchtigkeit. Ja, also. Ja. Thema Wetter können wir auch langsam mal abschließen. Ja, so viel haben wir jetzt noch nicht thematisiert. Ja, ach, eigentlich reden wir über nichts anderes. Weil draußen sibirisch kalt ist. Ja, es wird heute minus zweistellig. Ja, ich habe richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Ja. Wir haben ja gut, heute ein HörerInnen-Treffen. Wenn ihr keine Einladung bekommen habt, dann folgt uns halt mal endlich auf... Nee, es haben eigentlich alle eine bekommen. Ja. Alle, die uns auf Facebook folgen. Wir haben ja einen sehr exklusiven Kreis auf Facebook. Das ist echt alle super. Neuen Leute. Nee, 45 Likes oder 45 so. 45 sind es. Ja, aber es ist sehr lustig, wenn man unsere Playzahlen, die wir niemals verraten werden, sieht. ist das einfach so. Ich glaube, wir werden von Menschen, schreibt uns doch mal in die Spotify-Kommis, ach, da kann man nichts schreiben, aber wir werden, glaube ich, von Menschen gehört, für die Facebook wirklich so ist, als würden wir sagen, ey, wir haben da noch eine coole MySpace-Seite, kommt doch mal vorbei. So, ja. Ja, schickt uns einen Fax. Alle Facebook-Hörer, schickt uns bitte einen Fax. Ich finde das ganz schön, weil dadurch sind wir eigentlich gar nicht zu erreichen. Also wir sind auf der Plattform, die nicht zielgruppenrelevant ist. Ja. Ja, wir machen alles ein bisschen anders. Deshalb sind wir so erfolgreich. Ja. Und gut aussehend. Ja. Ja. Cool. Das war das Thema Wetter. Ich sag's hier nochmal. Du bist 12, heute im Abhaken-Modus. Minus 12 wird's sein. Ich musste heute das Bier reinstellen. Weil draußen zu kalt wurde. Weil es draußen zu kalt war. Und Leute, die mich kennen, wissen, wie sehr ich kaltes Bier liebe. Bier liebe ich sowieso. Aber ach, ist das so? Ja, ja. Ach so, okay. Also das, ich wollte damit nur so tun, als würde ich dich nicht kennen. Ach so, ja. Nee, an alle anderen da draußen, wenn ihr mir eine Freude machen wollt. Ah, jetzt noch, was macht mich wirklich glücklich? Kaltes Bier. Ich weiß auch, was dich richtig, richtig unglücklich macht. Nicht kaltes Bier. Nee, noch konkreter. Und zwar in einer Kneipe zu sitzen, wo man bedient wird und die Bedienung ist nicht fix. Oh ja. Also du hast dein Bier leer und musst dann 10 bis 15 Minuten auf ein nächstes Bier zum Bestellen warten. Ja. Das macht dich richtig unglücklich. Das stimmt, ne? Ja. Ja, ja, da verliere ich schnell mal die Fasson. Ja, da fängst du auch an zu schnipsen nach dem gastronomischen Personal. Ja, ja, ja, ich bin ein unangenehmer Wichser, wenn nicht alles perfekt genauso läuft, wie ich es will. Nee, das stimmt gar nicht. Bei anderen Sachen bist du wesentlich toleranter, aber wenn du ein leeres Glas Bier vor dir in einer Lokalität hast und du hast keine Möglichkeit, jetzt an das nächste ranzukommen und bist davon der Person abhängig, die aber nicht auf Zack ist, sag ich mal, dann bist du aber ganz schnell auf Zack. Das stimmt, ja. Zickig. Zickzackig bist du dann. Ja, ja, ich überlege gerade. Ich war lange nicht mehr in so einem Laden. In so einer Kaschemme, wo man kein kaltes Bier auf die Fixe bekommt. Ja, genau, weil ich glaube, dann gehe ich da einfach nie wieder hin. Wo war das denn das letzte Mal? Kannst du dich an eine konkrete Situation erinnern? Nee, ich kann mich an keine konkrete Situation erinnern. Da würde ich auch der Stuttgarter Gastro Unrecht tun, wenn ich jetzt einfach einen rausplappern laden, wenn er gar nicht stimmt. Ja, weil der muss dann sofort schließen. Ja. Weil dann keiner mehr hingeht. Da geht die Xiaomi-Crowd nicht mehr hin. Ja. Wir haben den Dortmunder ja auch nach ganz vorne gebracht. Den haben wir groß gemacht. Ja. Der hatte ja Schwierigkeiten in Corona-Zeiten. Ja. Wir haben nochmal gerettet. Ja. Nur wir beide. Was für eine Macht wir haben. Ja. Was für eine Macht wir haben. Hast du gewusst, auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt, Esslingen ist eine Kleinstadt in der Nähe von Stuttgart. Esslingen, Stresslingen. Genau, ja. Hier so um die Ecke. Gibt es ein Schaumbad. Was? Auf dem Weihnachtsmarkt, so ein Hot Tub mit Schaum drin. Das ist ja so ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Genau. Eigentlich. Wieso haben die ein Schaumbad da? Da kann man, Holzkübel oder wie? Und dann ja, genau, den kann man mieten. Also kannst du dir da einen Slot halt buchen. Und dann kannst du da rumsitzen mit deinen Bros und Sisters und da Glühwein schlürfen. Das klingt für mich wie die Hölle. Es ist die absolute Hölle, weil es ist minus 12 Grad. Ja, du sitzt da vielleicht im warmen Wasser, aber dein Kopf wird kalt. Du musst und vor allen Dingen draußen im warmen Wasser sitzen hat ja einen großen Nachteil. Währenddem du noch im warmen Wasser sitzt, ist alles gut, aber du musst da irgendwann raus. Ja, und wenn du dann bist auf irgendeinem scheiß Weihnachtsmarkt in irgendeinem scheiß Kaff in der schwäbischen Provinz. Ja, das ist kacke. Weil sonst ist eigentlich geil, so ein arschkaltes Ding, eine Hütte in Schweden oder so und du hast dann so ein Hot Tub draußen und es sind minus 30 Grad und du hast eine Sauna und den ganzen Quatsch. Aber dann hast du auch ein Häuschen, wo du reingehen kannst. Ja, aber da musst du dich auf dem Weihnachtsmarkt wieder anziehen. Genau, da bist du dann auf dem scheiß Weihnachtsmarkt. Klingt alles sehr würdelos. Du musst erst wieder mit dieser S-Bahn nach Stuttgart gurken. Was ich richtig gefährlich finde, ist, dass du Esslingen als scheiß schwäbisches Kaff bezeichnet hast, weil ich kenne ein paar Esslinger. Ja. Und ich kenne keinen Ort, der zwar recht groß ist, aber noch kleinstädtischer ist und so viel Lokalpatriotismus hat wie Esslingen. Also ja, alle Esslinger behaupten, wenn sie dann in Stuttgart sind, dass sie aus Esslingen kommen, als wäre das die bessere Stadt. Deswegen, da muss man, also wenn jetzt Esslinger innen zugehört haben, kriegst du Hass ab. Ich sag nichts zu Esslingen. Ja, und ich sag, fickt euch, ihr Drecks-Esslinger und Esslingerinnen. Gut. Sag ich. Jetzt haben wir den großen Städtestreit. Ja. Ja. Ja, ich hasse einfach schwäbische Käfer. Ja, mach sie alle, cool. Tübingen kann sich mal... Tübingen kann sich mal hart Reutlingen. Reutlingen, widerliches Dreckskaff. Heidenheim. Heidenheim, ätzend. So. Ludwigsburg. Aale. Aalen ist geil. Okay. Ist schön da. Okay. Genau wie Pforzheim. Ja. Aber Pforzheim ist Pforzheim schwäbisch. Nee, Pforzheim ist egal. Schon... Süddeutsche Städte. Valenser Gebiet. Ja, wo liegt die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn? Obwohl ist Pforzheim könnte sogar noch schwäbisch sein. Da dürfen wir uns... Das ist die Grenze. Konflikt dürfen wir uns auch nicht rein. Da gibt es diesen tollen Witz, den ich gelernt habe. Wo liegt die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn? Zwischen Bade und Schwabe. Ne, irgendwo bei Pforzheim. Ach so, lol. Ja. Aber Pforz, vielleicht hieß es auch mal Pforz-Heim. So wie Villingen-Schwenningen. Ja, das wäre Villingen auch. War doch badisch und... Oder andersrum, da bin ich mir nicht sicher. Das andere Württemberg oder andersrum, weiß kein Mensch, interessiert auch kein Schwein. Da gibt es auch noch mehr so Dreckskäfer in diesem widerlichen, ätzenden Drecksbundesland. Ja, super, wenn man Pforzheim googelt, ich habe das jetzt extra gemacht, kommt, dass Pforzheim ein baden-württembergischer Ort ist. Ach, no shit. Und bei Google Maps ist keine Grenze zwischen Baden und Schwaben eigentlich. Ja, da gibt es nämlich auch nicht. Die haben sie bewusst damals weggedingst. Ja. Und auch die Landkreise so umgebaut, dass man diese Grenze nicht mehr findet. Ich google mal kurz Pforzheim-Schwäbisch, Fragezeichen. Baden-Württemberg schämt sich für seine separierte Vergangenheit. Das ist wirklich so. Aha. Hier googelt der Chef noch selbst. Ja, ich habe es. Es ist badig. Mitten im Enzkreis befindet sich die Stadt Pforzheim. Klammer auf, badig, Klammer zu. Ja. Ja, gut, dann haben wir das geklärt. Endlich haben wir was gelernt. Ja. Aber wahrscheinlich ein paar Meter weiter war wahrscheinlich Württemberg damals. Ja. Württemberg war ein Königreich und Baden ein Großherzogtum. Ja, toll. Toll. Doll. Ich finde so Lokalpatriotismus ja immer sympathischer. Ich auch. Ja. Außer Esslinger, das sind alles Wichser. Nee, insgesamt finde ich so langweilig mittlerweile. Mittlerweile? Ja. Das heißt, du fandst mal geil? Ja, ich fand so die manche Witze Mikrofon ganz gut. Sprechen. Ja, ich... Warte, ich spreche mal wie du. Ja, ich erzähle jetzt hier interessante Dinge der ganzen Welt. Also, wenn die Leute schon noch hören. Ich war gerade man sieht ja aus unserem Studio so schön auf den Stuttgarter Südhang, da fahren die Autos so ganz langsam den Berg hoch, das ist man gar nicht gewöhnt. Das stimmt. Deswegen, ja, da war ich kurz abgelenkt, muss ich ehrlich sagen. Ich wohne hier auch in einer sehr steilen Gegend und neulich bin ich mit einem Automobil hier hochgefahren. Mit einem Brummbrumm. Und war mir nicht sicher, ob ich Winterreifen drauf hatte. Ah. Und war sehr ängstlich. Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Und sind Winterreifen drauf gewesen. Ich habe dann aber behauptet, ich habe die drauf gemacht. Ui. Ja, so ein Leben für ich. Leute, ich führe ein verrücktes Leben in der geilsten Stadt der Welt und alle anderen Städte sind scheiße, ihr dummen Wichser, in euren Fickstädten. Yo, Stuttgart. Stuttgart. VfB, Fernsehturm, Brezeln. Stuttgarter Durchstarter Peter nennt man mich. Du bist stadtbekannt, das kann man schon so sagen. Ja, ja. Ja. Ich finde, wir haben uns eine Pause verdient. Wir haben weil uns ich muss mir eine Pause verdient. Eine geile Rauchschnüse in meine Maulfresse ficken. Und ihr... Weil wir sind jetzt in einem Nichtraucherstudio. Ja, ich wollte deine vulgären Kommentare... Ich habe nämlich nach der letzten Folge gedacht, ich kommentiere... Ich entschuldige mich immer, wenn du vulgär wirst. Das mache ich jetzt nicht mehr. Nein, musst du auch nicht. Nee, eigentlich muss ich auch niemand dafür entschuldigen. Ihr Wichser. Im Prinzip hast du recht... Mit allem. Punkt. Und ich freue mich gleich nochmal eine unserer Lieblingsrubriken, der hässliche Plural, machen zu können. Genau. Und ihr hört jetzt diesen hässlichen Plural-Abbinder. Genau, hört ihn euch an und fickt euch, ihr dummen Hurensöhne. Ich wollte auch nicht mehr meckern. Warum denn überhaupt? Weiß ich nicht. Ja. Das ist befreiend und beruhigend. Okay. Das ist erwiesen. Ja, das stimmt. Fluchen ja. Hilft. Ja. Podcast-Tourette. So, jetzt kommt der Abbinder. Tschüss. Der hässliche Plural. des Monats. Der hässliche Plural. Peter. Was ist der hässliche Plural? Was hast du uns heute mitgebracht, Jean-Paul Brünn? Ja, wie immer werde ich dir den Singular sagen und du musst den Plural finden. Wie immer. Ja, so haben ja, wir das ist unser Spiel. Ja, klar. Ich erinnere mich an die Regeln. Wie ist der Plural von Lob? Lob? Lobe. Oh, das ist ein guter. Ja. Ein Lob, also ich hack mal die Möglichkeiten durch. Lob, Lobe, Löbe, Lobs, Loben. Das ist dann eher das Verb. Ich würde sagen, Lobe. Du hast getroffen. Lobe? Ja. Klingt Lob, aber zwei Lobe. Klingt aber hässlich, oder? Lobe da den Herrn. Da habe ich ein paar schöne Lobe für bekommen. Mehrere Lobe, ja. Löbe. Ja, Löbe klingt doch Quatsch. Also ich glaube, der Plural, also man sagt ja auch, da habe ich viel Lob für bekommen. Dieses viel Lob für umgeht den hässlichen Plural. Da habe ich Lobe für bekommen. Ja. Ja. Findest du es sehr hässlich? Ich finde, Lobe klingt. Ja, ist schon hässlich, ist schon widerlich. Es ist schon ekelhaft. Also die Frage... Es ist schon zum... Die Frage ist halt auch von dir voll dumm, weil findest du es hässlich? Ich hab diesen Plural für die... Ja. Ich bin auch ein dummer Hexer. Hässliche, ja, ganz genau. Siehst du mal. So, Ende des Jahres wird hier mal Luft rausgelassen. So, Lobe. Weißt du was, wir können der interessante Artikel auch spielen. Weißt du, was der Artikel von Berlin ist? Der bestimmte Artikel? Drecksloch. Nee. Also das Berlin. Das Berlin. Ist richtig, oder? Ja. Ja. Das Stuttgart würde man auch wahrscheinlich das sagen. Das Stuttgart. Ja. Das Deutschland. Sagt man denn bei irgendeiner anderen Stadt was anderes als das? Nee, also es war für Orte. Ja, das. Das Malediven. Nee, die Malediven. Es sind ja mehrere Inseln. Ja. Das Malediv. Ja. Ein Malediv, zwei Malediven. Ja. Das Malediv, die Malediven. Malediven. Ich fand unseren Chat heute übrigens schön, dass wir noch ein schönes Wort gefunden haben für Brunsbüttel. Brunsbüttel, den man das sehr häufig verwenden kann. Brunsbüttel ist eine wunderschöne Stadt in Schleswig-Holstein. Die haben ein tolles Atomkraftwerk. Heinz Strunk hat damals Silvester gefeiert von 1989 auf 90. Und Brunsbüttler klingt nach betrunkenem Pickup-Artist, war meine Theorie. Und du hast gesagt, und Urin. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Da hat er hingebrunsbüttelt, vollgebrunsbüttelt. Brunsen. Schön Brunsen. Aber Brunsen ist auch ein sehr schwäbischer Begriff. Bronzen ist auch schwäbisch. Ja, Bronzen. Okay. Oder? Also, ich bin ja das Schwäbische. Schwabenland ist groß. Es geht ja bis Pforzheim. Weißt du, da oben im Rheinland sagt man Pissen. Gibt es nur Pissen? Pinkeln. Nicht irgendein... Strullen. Nee, Strullen ist, glaube ich, Ostdeutsch. Strullen kenne ich von, aus dem Osten. Ja. Tatsächlich. Oh, Da muss ich mal strullen. Strullen. Auch schön eigentlich. Auch schön. Ja. Da wäre mal eine tolle Karte. Es gibt ja immer diese Karten, wie zum Beispiel diese rettende Insel beim Verstecken heißt oder nee, beim Fangen heißt und so, wo so lokale Karten gezeichnet werden. Das, der gängigste Begriff für Pinkeln. Ah. So eine Deutschlandkarte, wo dann die verschiedenen Regionen, so wo ist Strullen, ist eher in Sachsen oder Thüringen, ist Strullern dann Westdeutschland oder ist Strullern nur so eine kleine Insel irgendwo in der Eifel. Finde ich mal ganz schön, dass man so eine Karte macht. So eine Karte, könnt ihr uns bitte eine machen? Jo, Geografen und Geografinnen, bitte mal eine Strullkarte. Pisskarte. Pisskarte. Ich hatte mal einen Kumpel. Ich hatte mal einen Kumpel. Ja. Du wirst gleich herausfinden, warum ich das in die Vergangenheitsform setze. Ich hoffe, er ist nicht gestorben. Nee, der durfte, außer in der Stadt, in der er gelebt hat, durfte er überall Pisshand genannt werden. Ah. Außer in der Stadt, in der Bundesland gelebt hat. War, glaube ich, die Regel, oder? Ich habe von dem gehört. Du hast von ihm gehört? Ja. Die Regel war, er hieß Pisshand. Ich glaube, der hatte den gleichen Vornamen wie ich. Ja, Pisshand-Peter. Peter. Ja. Er hieß Pisshand-Peter, aber nur außerhalb von Baden-Württemberg. Ja. Ja. Und die Vergangenheitsform war, damit ich noch mehr Distanz aufbaue und die Leute nicht denken, dass du so genannt wurdest. Mit dem hast du nichts mehr zu tun. Nee. Hoffe ich. Hoffe ich. Das auch. Widerliche Schwein. Vielleicht hat es ja in der Corona-Zeit gelernt, dass man sich hin und wieder mal die Hände waschen muss. Das wäre mal ganz gut. Apropos widerliches Schwein. Nein, du hast noch eine Frage. Ja, wegen Pisshänden, wegen Urinier, wegen Händewaschen nach dem Strullen. Das macht man einfach, weil man sich ab und zu mal die Hände waschen muss, oder? Oder macht man das, weil man seinen widerlichen, dreckigen Schwanz angefasst hat? Ja, ideal ist alles sauber, aber ist ja, ich sag mal so, ist ja Urinin. Ist ja Urinin. Das ist der Wirkstoff. Involviert. Urin. Ich wollte Urin involviert, aber Urin involviert, schnell sagen, es kommt so bei Urinin involviert. Urin involviert. Ja, man kriegt es schon hin, aber Urinin. Bin über mich gestolpert. Involviert. Weil es spät im Jahr, es war ein sehr anstrengendes Jahr, bla bla bla. Und deswegen wäscht man sich die Hände. Okay. Und Hände waschen ist eh genau. So selten eine dumme Idee. Genau, weil sonst würde man den ganzen Tag nicht urinieren müssen. Stell dir das mal vor. Also, gut, dann würde man sich viel zu wenig die Hände waschen. Dann würde man sich allgemein nie die Hände waschen. Ist vielleicht pinkeln einfach nur die Erinnerung, man sollte sich mal die Hände waschen. Genau, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, du wäschst, also ein paar Prozent ist ein bisschen der dreckige Schwanz, den du von deiner Hand abwäscht. Aber der Großteil ist so der Alltags. Wäschst du deinen Penis nie nach dem Pinkeln? Den Penis nicht, nein. Nee? Okay, weil ich stehe auch an öffentlichen Waschbecken und wasche alle drei. Linke Hand, rechte Hand. Mein Penis ist leider zu klein, um okay. Für diese Waschaktion. Ich lasse mir dann auch bei öffentlichen Waschbecken, wenn da kein so ein Stopfen drin ist, packe ich ein paar nasse Handtücher rein, lasse er volllaufen und dann tunke ich alles mal rein. Ja. Ja. Die Leute gucken auch immer irritiert. Ist das nicht normal, sein Genital zu waschen? Nein. Ah, okay. Nein. Ich werde es nicht ändern, weil ich habe ein sehr sauberes Genital dadurch. Genau, und deshalb musst du dir nie die Hände waschen nach dem Urinieren. Aber du machst ab und zu mal so, weil du... Ja, ich brauche die Hände, um mein Genital zu waschen. Deswegen wasche ich die automatisch mit. Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber also mich stört auch nicht, die Leute komisch gucken. Ich habe mich nur gefragt, warum die so komisch gucken. Jedes Mal machst du das. Nach jedem Uringang. Mhm. Es gibt ja so Abende, da trinkt man mal gern ein, zwei Bierchen mehr als sonst. Ne? Also 20 statt 18. Und da muss man ja dauernd pissen. Dir ist vielleicht mal aufgefallen, dass ich immer einen sehr großen Rucksack auf dem Rücken habe. Da habe ich hauptsächlich Handtücher und verschiedene Pflegeprodukte drin. Ah, ja. Für mein Knital. Dafür ist dieser Rucksack. Ich habe mich immer gewundert, was der denn soll. Ich verbrauche in der Woche ungefähr 238 Handtücher. Ungefähr. Plus minus eins. Ist das eine Primzahl? Ja. Ja, nicht ganz. Das ist eine gerade Zahl. Doch, plus minus eins treffe ich eine Primzahl. 239 ist eine Primzahl? Weiß ich nicht. Könnt ihr das bitte mal... 237 oder 39, also die Chancen stehen ganz gut. Ja, eins davon bitte schon. Oder vielleicht beide sogar, das wäre krass. Das wäre super. Das wär da hätte ich echt einen Treffer gelandet. Ich habe noch einen Aufruf an unsere Zuhörenden, weil ich bin ein bisschen schockiert. Wir nehmen jetzt Folge 71 auf. Du erinnerst dich vielleicht an unseren Aufruf, das Schaumbad-Kollektiv. Stimmt. Wir sind jetzt in Folge 71 und aufgerufen haben wir die in Folge 53. Am 11.04.2021 haben wir unseren Podcast bereitgestellt als Plattform und niemand traut sich in unsere Fußstapfen zu treten, die das Ding, ja, ich zugegebenermaßen glaub, sehr klein sind. Das ist den Leuten eine Nummer zu groß alles. Oder sie haben einfach Angst, unter unserem Label zu firmieren. Aber hier nochmal der Aufruf, wir sind das Schaumbad-Kollektiv. Ihr könnt gern einfach uns eine Folge schicken und wir laden die als Schaumbad-Folge hoch, wenn ihr keine weißen männlichen Kartoffeln seid, wie wir zwei. Oder wenn ihr total jung seid. So zwei 18-jährige Jungs, denen würde ich mal die Plattform geben. Das wäre wirklich eine unangenehme Folge. Ja. Ja, dann könnten wir uns nämlich erstmal damit drei Folgen damit beschäftigen, uns für diese Folge zu entschuldigen. Ja, und das sind trotzdem dann weiße Heteromänner. Aber picklige. Ja gut, das sind dann keine Männer. Sagen wir, Minderjährige wäre okay. Ja, da müssen wir wahrscheinlich eine Einverständniserklärung der Eltern haben, dass wir die Folge überhaupt hochladen dürfen. Vielleicht Waisen? Die haben auch gesetzliche Vormundschaften. Ja, okay. Ich glaube, Vormund sagt man auch gar nicht mehr. Man sagt nur BetreuerInnen. Ja. Vormund. Dortmund. Dortmund. Ja. Borussia Vormund. Und Fortuna Vorhaut. Fortuna Vorhaut. Fortuna Schnüsenloft. Klingt nett, oder? Klingt nett. Ja. Ja. Wir hatten noch die großen drei. Ja, die machen wir nach dem nächsten Abgang. Ach ja, stimmt. Ja, ich würde mich gerne noch spielen. Also, du hast jetzt die Wahl. Ich würde kurz über Fingerboards reden wollen. Oh, das finde ich ein gutes Thema. Und ich würde mich über Friedrich Merz aufregen wollen. Da weiß ich nicht, wie lange das dauert. Okay, dann machen wir was Schweres. Dann komme ich mit den Prost-Regeln. Okay, das ist auch gut. Und dann reden wir noch kurz über Fingerboards. Ein bisschen Fingerboard. Ja, wunderbar. Okay. Jetzt Fotzenfritz. Ja. Was hast du mitgebracht? Und zwar, also diese Woche auch immer mehr. Ich habe mich ja letzte Woche schon aufgeregt über ihn. Und jetzt kommt es auch langsam in den Medien an. Und zwar, Friedrich Merz hält das Demokratiefördergesetz, wo darum geht, ehrenamtlich Engagierte zu stärken und ihnen länger gesetzliche Regeln zu geben, hält Friedrich Merz für gefährlich, also das Demokratiefördergesetz der Ampel, weil es linksextreme Gruppen stärken könnte. Mhm. Und zeitgleich hält er ein AfD-Verbot für unsinnig, weil man Rechtsextremismus ja nicht einfach verbieten kann. Mhm. Das ist wieder die Hufeisentheorie, aber par excellence. Mittlerweile kommt noch dazu, dass Friedrich Merz ja auch, und das habe ich beim Volksverpetzer noch gefunden, Merz will Vereinsverbote im Umfeld der letzten Generation prüfen lassen. Merz spricht sich gegen AfD-Verbotsverfahren aus. Ja, also ja, im Prinzip Merz sagt halt. Er, Demokratiefördergesetz, da fällt alle ehrenamtlich Engagierten in Deutschland fallen da drunter. Die bekommen halt einfach einen gesetzlich geregelten Rahmen, dass sie sich weiter ehrenamtlich engagieren können, aber in einem sicheren Konstrukt. Alles Ehrenamt. Alles Ehrenamt. Also auch, was weiß ich, also Demokratiefördergesetz klingt so nach Ehrenamtlichen, die in, was weiß ich, Demokratieförderung arbeiten. Ja, aber die, auch die sind, ehrenamtliche die sind meistens halt in diesem Fokus, dass ihnen halt die Gemeinnützigkeit aberkannt werden könnte, weil demokratiefördernd nicht unbedingt gemeinnützig sein muss. Und genau das will die Ampel irgendwie im Gesetz regeln. Verstehe. Für Friedrich Merz sind das aber alles Linksextremisten, die sich für die Demokratie einsetzen. Und deswegen hält er das Gesetz für verdammt gefährlich. Genauso wie er natürlich, wir haben jetzt gerade ein paar Reichsbürger, die verhaftet wurden mit Waffen und so weiter und die AfD-Nasen. Da könnte man vielleicht auf die Idee kommen, vielleicht hat die Partei damit auch ein bisschen was zu tun. Hätte aber für problematisch, weil Rechtsextreme wird man nicht durch ein Verbot stoppen können. Aber Kids, die sich auf die Straße kleben, hätte für die größten Feinde der Demokratie, sie haben keine Schusswaffen, sondern sie kleben sich auf eine Straße. Und die würde er dann doch gerne verbieten und alle Vereine, die sich irgendwie in Deutschland engagieren, auch. Aber Rechtsextremen kann man ja auch nicht verbieten, rechtsextrem zu sein. Ja. Was ich damit sagen will, ist, Friedrich Merz macht wieder ganz üblen Populismus. Ja, ja, der fischt am rechten Rand. Oder ja. Ich glaube nicht, dass er da fischt und das irgendwie, ich glaube nicht, das leitet schon sehr gut ein. Ich glaube nicht, dass er da fischt, sondern er ist einfach wirklich ein Rechtsextremer. Ich glaube einfach, Friedrich Merz ist egal, wo er steht, wenn man in der Metapher rechter Rand spricht, der geht auch bis an die Kante ran, solange ihm was bringt. Ja. Weil Friedrich Merz ist ein neoliberaler Opportunist. Eine Marktsau, wie man so schön sagt. Ja, und halt ein rechtsextremer Wichser-Nazi-Arsch. Ja. Der soll mal seine dumme Hurenmutter ficken. Find ich. Das ist jetzt aber meine Meinung. Okay, ja. Ja, ja, auch Meinungen können strafbar sein. Ja? Ja, weiß ich nicht. Aber wenn seine Mutter wirklich intellektuell schwach ist und eine Prostituierte. Also Friedrich Merz ist wahnsinnig alt, deswegen würde ich da seine Mutter nicht mit reinziehen. Ah, die wird wahrscheinlich tot sein. Ja. Gut für sie. Vor allen Dingen muss man seine Mutter nicht mit reinziehen, weil er reicht als Projektionsfläche für den Hass vollkommen aus. Ja. Ja. Stimmt, ja. So, Entschuldigung, Frau Merz. Ja. Geborene Himmler. Auch schön einen falschen Stammbaum andichten. Ja, ja. Friedrich Merz. So wie Beatrix von Storch, die kommt ja auch nicht aus so einem Nazi-Adelsgeschlecht. Nicht? Doch, kommt sie. Na also. Ja. Keine Ahnung. Ist es so? Ist so. Nazi-Adel, ja gut. Ja. Naja. Aber ja, Friedrich Merz, Arschloch, was war jetzt? Ach so, genau. Pass auf, was hältst du von dem Ding, wenn die Leute immer sagen, nee, die NPD nicht verbieten, die AfD nicht verbieten, weil dann hat man sie besser kontrolliert? Ist da was dran? Ich finde die Diskussion so ein bisschen müßig, weil die Diskussion immer von Konservativen kommt, dass Verbieten nichts bringt. Dabei wurde die linksextreme Partei KPD sehr früh von genau dieser Gruppe an Politikern verboten. Ja. Also die KPD wurde verboten. Ja, genau. Die wurde und komischerweise, wenn man nach rechts guckt, ist das aber immer ganz schwer und so. Stimmt, ne? Ja. Ja gut, oder fairerweise... Ich finde halt Hufeisentheorien, allein, dass wir wieder beides in einem Topf diskutieren, ist einfach Schwachsinn. Mhm. Und genau dazu bringt uns aber immer Friedrich Merz. Ich möchte noch kurz, weil wir ja auch einen Bildungsauftrag haben, ich habe nämlich extra bei Zeit.de. Warte mal. Wo haben wir einen Bildungsauftrag? Gibt es da ein Schriftstück oder so? Wir werden von der Bundeszentrale für politische Bildung hast du da mal was unterschrieben? Nicht verboten. Und deshalb haben wir einen Bildungsauftrag. Ja, wahrscheinlich. Weil sonst also ein Auftrag, wenn ich ein unterschriebenes Dokument irgendwo sehe. Und ist mir egal. Ich sehe uns als Bildungsauftrag. Ich habe nochmal extra nachgeguckt, weil du eben gefragt hast. Ja. Und ich hatte auch schon rausgesucht. Pforzheim. Nee, wo der... genau, Pforzheim ist badig. Was genau in diesem Demokratiefördergesetz drin ist. Okay. Und ein Punkt davon ist, die vom Kabinett gebilligte Neuregelung soll es dem Bund ermöglichen, Initiativen gegen Gewalt und Rassismus langfristig finanziell zu unterstützen. Mm. Nach der bisherigen Regelung sind vom Bund finanzierte Demokratieförderprojekte immer zeitlich befristet, weshalb sie für diejenigen, die sie umsetzen, oft unsichere Rahmenbedingungen bedeuten. Das heißt also, es geht besonders um Initiativen, die sich gegen Gewalt und Rassismus einsetzen. Okay. Und das hält aber... Ja, gut, aber das ist jetzt keine Überraschung, dass Friedrich Merz Initiativen, die sich gegen Gewalt und Rassismus einsetzen, scheiße findet. Ja, stimmt eigentlich. Also ja. BFS, sagen wir da, ist das neue coole Akronym. Big fucking surprise. Ah, okay. Ja. Ich dachte... Wurde 2019 mal eingeführt von... Friedrich Zucker. Ja. Ja. Weiß bin ich wieder richtig schlecht gelaunt. Ja, dieser Friedrich Merz. Ja. Ah. Weißt du noch, als wir uns über unseren Heimatkanzler Söder lustig gemacht haben? Das hatte noch so eine dumme Ebene irgendwie. Ja, ist aber oft so. Gell? Da denkst du... Du dachtest ja auch was nach... Was für ein Arschloch. Das hatten wir schon häufig als Beispiel auch nach George W. Bush. Genau. Kann es nicht mehr schlimmer werden und dann kommt Trump. Oder Günther Oettinger. Ja. Im Nachhinein so ein niedlicher Opi, der ein bisschen doof ist. Und dann kam Mappus. Genau, und dann kommen die nächsten Vollidioten. Ja. Gut, Prostregeln. Prostregeln. Kurz zusammengefasst, Prosten mag ich nicht gerne. Einmal am Abend kann man es am Anfang mal machen. Und wenn eine neue Person an den Tisch kommt. Finde ich eine gute Regel. Aber nicht bei jedem verfickten Bier. Weil ich dummen Wichser, die immer anstoßen wollen, immer wenn man sich ein neues Bier aufmacht. Ihr könnt euch alle mal ficken. Ihr Wichser. Ja? Du etablierst wieder ein neues Trademark mit mir. Ja, ich habe da heute Lust drauf. Ja. Nimmt das alles nicht raus, so ernst. Lass es raus am Ende. Nimmt das alles nicht so ernst. Außer Menschen, die nach jedem scheiß neuen Getränk prosten müssen. Ja, gut, die darfst du zu Recht beschimpfen. Ihr sollt euch mal alle schön. Ich stimme dir zu. Ficken. Ich stimme dir zu, weil das ist auch wahnsinnig anstrengend. Ja. Und zeitgleich muss man auch sagen, das wird noch unterstützt von alle geben eine Runde. Und die Leute, die mit der Runde dann wieder kommen, also die gerade dran waren, erwarten auch so einen Prost, weil sie gerade die Runde bezahlt haben. Meinst du, die Leute erwarten das als Bezahlung für die Runde? Nee, die erwarten halt eine gewisse Anerkennung. Und damit ist so Runden geben, irgendwo stehen und Runden geben, auch für mich mit die unentspannteste Trinksituation, weil ich dann immer darauf achte, nicht, dass ich um die Runde herumkomme. Prost, Peter. Prost. Wir haben uns gerade ein neues Bier aufgemacht. Ich habe die Runde geholt. Nicht, weil ich versuche, um die Runde drumherum zu kommen, sondern ich denke, ich muss noch die Runde machen. Nachher bin ich derjenige, der keine Runde gegeben hat. Und gegen Ende habe ich jetzt aber auch keine Lust. Und dann geht wieder der Nächste. Und man denkt so, jetzt muss ich ja... Und bis man diese Runde bezahlt hat, fühlt man sich die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Ja, ich gehe mal heim, bevor ich dran bin. Ja, das ist auch gut. Ja. Oder ich zahle alle Runden. Eins von beiden mache ich immer. Ja, das ist eine gute Lösung. Ja. Ich bin ja ein schneller Trinker, wenn es Bier kalt und lecker ist. Und muss deshalb, oft ist dann meins leer. Weil die anderen auch haben alle noch. Ist da auch so eine Abhängigkeit. Komm, scheiß drauf, ich hole die nächste Runde. Das ist ein bisschen so wie wenn man in einer zu großen Gruppe spazieren geht. Man muss sich immer am langsamsten orientieren. Mm. Und genauso ist es bei Rundentrinken. Deswegen. Also ja. da bin ich mal näher bei der FDP als sonst in meinem Leben. Du spazierst langsam. Jeder trinkt für sich. Jeder trinkt. Ja, finde ich gut. Ja. Und beim Spazieren. Jeder trinkt nach seinem Tempo. Jeder spaziert für sich. Jeder spaziert für sich. Außer man nimmt eine Folge auf, eine Schaumbad-Folge, das Schaumbad schlappen. Ja. Zu zweit ist was anderes. Zu zweit ist was anderes, ja. Und du bist ja eh ein strammer Marschierer. Du ja auch. Und ich auch. Deshalb, wir sind da Topf und Deckel. Stramme Jungs. Wir sind die Topf und Deckel des Schönbuch, sagt man. Stramme Jungs könnte auch so eine Platte von den Onkels sein. Stramme Jungs im Schönbuch. Wir sind stramme Jungs. Das ist von Stahlstolz, glaube ich. Ja, Stahlstolz mit stramme Jungs. Unser rechter Arm geht gegen den Himmel oder so. Ist eine Textzeile oder so von Stramme Jungs. Man denkt immer so, ah, klingt schon hart nach Nazi, aber dann sagen sie immer, nee, Nazis sind wir nicht. Also so wie Friedrich Merz nur als Band. Ja, stimmt. Ja. Und wenn die sagen, nee, Nazis sind wir nicht, dann sind sie ja auch keine. Nee. Ist ja immer so, weil wenn es Nazis wären, müssten sie es ja sagen. Ja, das ist, klar. Das ist so ein Gesetz. Das ist ja wie diese Urban Legend, die sich hält, dass wenn man Zivilbullen darauf anspricht, ob er Polizist ist, der sagen muss, ja, stimmt, ich bin Polizist. Genau, wenn man fragt, der darf dann nicht lügen. Nee. Ist auch so geil, dass dieses Gerücht einfach gibt. Super witzig. Ja. Auch so bei so Undercover-Polizisten wäre das natürlich super gut. Sie schmuggeln sich in so eine Organisation ein und dann irgendwann so, ich sag mal, bist du eigentlich Bulle? Ja. Das muss ich zugeben. Sorry, ich darf nicht das lügen. Das muss ich unverhohlen zugeben. Wir haben diese Operation seit 3 Monaten geplant. Ich habe mich seit 3 Wochen bei euch eingeschlichen. Aber jetzt, wo ihr mich so offen fragt, muss ich zugeben, Ich bin Polizist. Willst du noch ein Bier? Ja, dann Prost. Prost. Das macht echt keinen Spaß. Ich glaube, das macht auch für die Leute auf der anderen Seite der Muschel keinen Spaß, weil voll diese klackernden Ausschläge. Spike an. Ja. Apropos Spike, nur noch ein kleiner Exkurs zum Thema Dopamin. Ja. Es gibt Dopamin-Spikes, die man sich, also Spitzen, die der Körper ausschütten kann. Okay. Und bei verschiedenen Sachen ist das umso höher, umso niedriger. Also bei, was weiß ich, eine Zigarette rauchen, gibt einen Spike. Geschlechtsverkehr, dies, das und jenes. Alles, was halt so kurz auch glücklich macht. Und tatsächlich den gleichen Wert wie Kokain hat kalt duschen. Kalt duschen und Kokain hat den gleichen Dopaminausschüttungswert. Das ist Wahnsinn, weil kalt duschen ja sogar noch billiger ist als warm duschen. Und Kokain ist ja wahnsinnig teuer. Ist auch teuer, gesundheitsschädigend. Und kalt duschen soll ja sogar gesund sein. Man sollte ein arrogantes Arschloch, genau. Und kalt duschen kostet nichts. Ist halt, also kalt duschen ist halt sehr unangenehm, aber so ist ja Drogenkonsum auch. Oder also auch jetzt keine illegalen Drogen. Nee, aber ist es nicht genau andersrum als Kokain auch? Weil Kokain ist doch, also alle Drogen, ist doch erstmal angenehm und danach musst du mit den Folgen kämpfen. Nee, ganz am Anfang ist es ja erstmal sehr unangenehm. Okay. Also, was weiß ich, an der Zigarette ziehen, du kratzt in der Lunge, musst husten, unangenehm. Ja, Drogen muss man lernen. Wenn man es nicht trainiert ist. Oder einen Schnaps trinken, ein Gläschen Wodka. Ist ja also, aber dann, die Wirkung ist dann, schön warm und toll und ich bin betrunken. Kokain, keine Ahnung, wahrscheinlich auch, kitzelt in der Nase, ist sehr unangenehm, kratzt, oder Kaffee ist auch bitter, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, kann man es trinken. Den Kaffee ist schon lecker. Und die Wirkung, ja, aber weißt du noch, deine ersten 3, 4 Kaffees in deinem Leben? Habe ich mir gespritzt direkt. Ja, Spritzen ist auch unangenehm. Ich habe den Kaffee erst auf der Folie. Guck mal, eine Nadel in den Arm stechen, piekst extrem. Aber ich habe mir Kaffee sehr getrunken. Unangenehm. Aber dann ist es kurz, dann wird es sehr angenehm. Oder halt, dann hast du diese Wirkung der Droge. Und dann wird es wieder unangenehm. Okay, aber ich bin mit Kaffee, bin ich wirklich eingestiegen. Erst Nadel, dann auf Blech rauchen. Ja. Und dann habe ich den Kaffee erst in der Tasse getrunken. Also ich musste erstmal die Dosis runterfahren. Genau, weil es zu eklig bitter im Gaumen war, wahrscheinlich. Ja, genau. Erst spritzen, dann ja. auf nee, ich habe doch eben richtig gesagt. Du hast es irgendwie auf dem Löffel heiß gemacht und dann angeatmet. Nee, so wie Crack rauchen, dann mit so Alufolie irgendwie so. So auf Platte rauchen, oder? Ja, in so einer Glühbirne. Ja, ja. Keine Ahnung. So habe ich Kaffee konsumiert. Ja. Also die hohen Bohnen. Aber der Dopamin-Spike von, ich glaube, von Meth und so, der ist der höchste. Also der ist sehr hoch. Das schaffe ich mit Duschen nicht. Nee. Aber also wenn, anscheinend, du hast, also wie Kokain, gleich eine Ausschüttung. Und das kalte Duschen ist halt dann sehr, also während du dieses kalte Scheiß Wasser auf deinen Kopf fällt, ist dir arschkalt und du hast es. Aber danach kriegst du diesen Dopamin-Kick. Okay, ja. Kick. Deshalb, Kids, Finger weg vom Kokain, stell dich in die kalte Dusche und dann nachraucht ein bisschen Meth, weil das ist noch besser als kalt duschen. So kann man den Tipp geben. Genau. Meine These wäre kein Kokain gewesen, auf jeden Fall. Also meine Gegenthese wäre gewesen, aber deins ist so stimmig, aber ich will sie trotzdem nochmal sagen. Kokain macht dir an dem Abend wahrscheinlich ein gutes Gefühl und am nächsten Tag fühlst du dich scheiße. Kalt duschen ist ein scheiß Gefühl, aber danach fühlst du dich gut. Also genau umgedreht ist. Ja. Aber deine These finde ich viel besser. Meine ist besser, weil kalt duschen ist und ich halt muss ehrlich auch sagen, ein kurzes High. Also dir geht's kurz kacke, dann kriegst du ein kurzes High und dann ist dir auch wieder egal. Ich muss ehrlich sagen, ich bin großer Kokain-Fan. Großer Kokain-Fan und auch Crystal Meth-Fan, weil da ist der Peak nochmal höher. Ja. Aber ich bin ja Saunist. Und die größte Freude am Saunieren für mich ist, in dieses Kaltwasserbecken danach zu gehen. Oder im Ideal sogar, du hast draußen Kaltwasserbecken. Ich war mal im Januar in einem Wellnesshotel, wo du aus der Sauna, in einem Wellnesshotel in Essling, klar, wo du aus der Sauna direkt rausgehen konntest, in einen Schwimmteich springen. Oh, das ist geil. Wo eine leichte Eisschicht sogar drauf war. Mhm. Und dieses Gefühl, in den Teich springen, ist schrecklich, im Teich sein ist schrecklich, aber da rauskommen, dieses Gefühl. Also wenn Kokain ist, ich kaufe mir ein Kilo. Dopamin-Spikes. Ich kaufe mir ein Kilo. Genau, das war der kurze Exkurs, einfach nur, weil wir geprostet haben und dann gab es einen Spike hier in unserem Aufnahme-Software. Ja, voll interessant. Also entweder kalt duschen oder illegale Drogen nehmen, wir befürworten alles. Ja, ich habe einen Laien-Neurologen in meinem Freundeskreis, der mir solche Dinge sehr detailliert erzählt. Und das ist wirklich sehr interessant. Okay, aber seitdem du Laie vor Neurologe gesetzt hast, ist auch so. Ich habe sofort so eine Vorstellung von so einem Typen, der zu viel im Internet recherchiert. Der sehr gerne Neurologie-Literatur liest. Okay, Literatur ist was anderes, ja. Also ich halte diesen Mann für einen integeren. Ich glaube, ich kenne ihn sogar. Konsumenten. Ja, müssen wir mal einladen und über Neurologie reden. Oh ja, das ist ein guter Gast. Ja. Zumal er keine weiße Kartoffel ist. Stimmt. Ja. Perfekt. Sehr gut. Prima, gut, dann haben wir ja schon mal einen Gast für die nahe Zukunft. Genau. Er muss nur mitmachen. Fühl dich eingeladen. Manchmal hört er uns sogar. Ja. Fühl dich eingeladen. So weit nicht, wir sind schon eine Stunde, glaube ich, drin. Ja. Stimmt. Ja. Du hattest noch eine Sache. Genau, ich hatte noch eine Sache, bevor wir dann die großen drei nervigen Sachen der Kälte machen, nach dem nächsten Break. Habe ich nur noch, kannst du dich noch an Fingerboards erinnern? Ja. Dieses Skateboard für Finger. Geliebt, ja. Ja, ich habe heute bei irgendeinem sozialen Netzwerk ein Video gesehen, wie jemand Fingerboard fährt. Ziemlich gut. Und ich habe mir angeschaut und habe gedacht, der muss da richtig viel für trainiert haben. Aber das sieht richtig scheiße aus. Ja. Also, ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber geredet. Das mag als Hobby für auf dem Schreibtisch zu fahren. Ich möchte diesem Hobby, auch wenn das so gut wie tot ist, nichts absprechen. Aber Skate-Videos von Fingerboards zu gucken, ist eine Stufe zu viel weit drüber. Ja. Aber also Fingerboarden ist was man für sich selber macht. Ja. Weil es sieht nicht geil aus und es nervt auch alle. Ja. Also dieses Geklapper. Ja. Also ich war damals, als Fingerboards cool waren, war ich so in der Unterstufe, 5. bis 7. Klasse oder so. Du bist viel gefahren. Und Lehrer macht das wahnsinnig. Ja, glaube ich, ja. Hattest du auch so kleine Vans für deine, oder bist du gefahren? Ich war auch ein richtig Beschissener, ich bin mit 3 Fingern gefahren. Okay. Also irgendwie den Stinkefinger zum Stabilisieren und hier. Ja. Würde sich anbieten für einen Pimmelwitz, aber lasse ich jetzt. Den der Dreibeinige, weißt du? Achso, oder ich dachte, der Stinkefinger zum Stabilisieren. Achso. Pimmel, egal. Sehr schön. Dann machen wir jetzt doch noch die großen drei. Ja, nach einer Pause, oder? Ja, genau. Jetzt kommt der ein. Wir müssen ja den Einspieler noch raussuchen. Dann, ihr kennt, genau. Ihr kennt das Spiel. Ihr kennt es. Wir sehen uns gleich. Ja. Ahoi. Die großen drei. Definiert von Peter und Schallball. Warte. Oder? Oder? Ja. Oder? Ja. Unser bestproduzierter Abbinder überhaupt. Genau, ich habe das Mikrofon Richtung Computerboxen gehalten. Apropos Computerboxen, kannst du nochmal unserem Techniker sagen, er soll nochmal bitte umschalten, damit wir sehen, ob wir auch aufnehmen. Ah, gute Idee. Technik, bitte mal. Flinten Pete. Ja, wunderbar. Ja, hier, läuft alles. Gut. Also die großen drei Nachteile des Winters. Ja, das war gar nicht holprig auch gerade. Nee. Das war einfach ganz smooth, Knopf gedrückt und dann kommt es einfach. Und auch, dass wir nochmal thematisieren, zeigt, wie gut wir sind. An alle euch vom Team hier. Super. An alle euch. Super. Gute Arbeit. Auch du da hinten. Tolle Arbeit. Klasse. Super. Wir gehen nachher noch ein Bier trinken. Im Dortmunder gehen wir noch ein Bier trinken. Cool. Gut, möchtest du anfangen? Die großen drei Nachteile von Winter. Winters. Des Winters. Möchtest du anfangen? War ja deine tolle Idee, die du eigentlich gar nicht als große drei geplant hattest. Genau. Ja. Also, ganz klar, Platz 3, die Kälte. Die Kälte, ja. Die Kälte ist ein großer Nachteil. Ja. Ich mag es nicht, wenn es kalt ist. Sehr langweilig. Deshalb gebe ich sofort ab zu deinem Platz 3. Schneematsch. Wir wohnen ja in einer Großstadt und hat ja auch am Mittwoch geschneit. Dann hat man kurz so 3 Stunden lang die Ruhe, weil der Schnee dämpft alles ab. Und dann kommt der erste Streuwagen. Dann fangen die ersten Leute an, Salz zu streuen. Und überall entsteht Schneematsch. Und der ist ja besonders, im Gegensatz zur Pfütze, ist er hinterhältig. Mhm. Weil manchmal kannst du nicht ahnen, ist es fester Schnee oder ist es Schneematsch. Der kriecht. Der kriecht, ja. Der kriecht, ja. Der Schneematsch ist ein hinterhältiges Biest von Schnee. Und ein dummer Wichser. Ja, ganz genau. Schneematsch ist ein dummer Wichser. Ja, das bringt mich zu meinem Platz 2, weil der ist eng damit verwandt. Nasse Socken, der durch die Schneematsch kommt. Die sind sehr eng. Nasse Socken kommen ja durch Schneematsch, ja. Aber diese nassen Socken im Winter sind furchtbar. Nasse Socken. Ich habe jetzt im Moment nasse Socken, weil ich gerade im Garten war. Kurz Möbel checken, ob noch alle da sind. Ja. Ein Stuhl hat gefehlt, aber dann ist mir eingefallen, der steht ja drin. Ja. Auf dem sitzt du gerade. Den Nachbarshund hast du noch beschimpft. Und ich habe jetzt wieder schon nasse Socken, obwohl ich Stiefel anhab. Mit lila Sohlen. Stiefel mit lila Sohlen, ja. Ja, ich habe tatsächlich lila Sohlen. Springerstiefel mit lila Sohlen. Genau, es ist ein Farbtupfer in meinem Leben. Ja. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer stellen sich dich auch wirklich so vor wie so einen paramilitärischen Typen. Naja. Doch, glaub schon. Ja. Mit so wirklich so Bundi-Springerstiefeln, so eine Camouflagehose und dann viel zu enges schwarzes T-Shirt. Und so ein Kopftuch, so ein Bandana in Tarnfarben. Und ich habe dich ja mal mit so einem Kopftuch gesehen. Da ist ja unsere Säderei auch entstanden. Ja. Yeah. Da hast du so ein Kopftuch an. Habe ich ein Kopftuch an? Ja, und weiß das, gar nicht mehr. Da, wo du wirklich aussahst wie Tackleberry aus Police Academy. Ah, ja. Oh, das war irgendwann. Das war, glaube ich, vor Donald Trump. Ich glaube, deswegen komme ich auch die ganze Zeit auf diesen, weil Tackleberry ist ja auch so ein Combat-Boot-Typ, weil er ist ja in der Police Academy. Und eigentlich hast du sehr viel von Sebastian Krumbiegel und Tackleberry. Ja. Ja, hast du die dreimal in einem Raum gesehen? Also mich, Sebastian Krumbiegel von den Prinzen und Tackleberry von Police Academy? 2 von denen habe ich schon mal in einem Raum gesehen. Jetzt kannst du raten, mit wem du schon mal im Raum warst. Du und Sebastian Krumbiegel waren schon mal in einem Raum. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass du Tackleberry bist. Echt? Waren wir schon mal in einem Raum? Ja, klar. Weiß ich gar nicht mehr. Wir haben doch mal diesen Charity-Song mit dem Prinzen 2017 aufgenommen. Ah, ja, ja. It's Holy When It's Holy. Der einzige Song, den die Prinzen auf Englisch je gesungen haben. Der Text war von dir. It's Holy When It's Holy. War ein Weihnachtssong. So ein Charity-Song. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Ey, 2017 war ein komisches Jahr für mich. Da haben wir mit dem Prinzen, Mark Forster... In der Zeit habe ich viel kalt geduscht. Wir haben mit dem Prinzen und Mark Forster oder gemeinsam einen Song, eins von Song gemacht. Und Lena Meyer-Landrut hat gebreakdanced. Ja, ich glaub dir das alles. Weil 2017, ich erinnere mich nicht an das Jahr 2017. The Xiaomi Boys featuring die Prinzen, Mark Forster und Lena Meyer-Landrut It's Holy When It's Holy war unser Song. It's Holy When It's Holy, das ist ja ein bescheuerter Titel. Wer hat den sich überlegt? Den Text hast du geschrieben. Ah, ja, ja klar. Ich habe die Musik gemacht. Das war 2017, Peter. Ja. Ich entschuldige mich nicht für ihn, schäme mich aber für ihn. Ich habe die Musik gemacht. Und zwar nur mit einem mit einer Triangel, Beatbox und Pauken. Immerhin. Ja. Sind immerhin legitime Instrumente. Gut, was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist, und ich erwarte von dir erstmal ein irritiertes Gesicht, Lippenrisse. Gibt es kein irritiertes Gesicht, sondern große Anerkennung für diese sehr gute Idee. Hast du auch mit dem Problem zu kämpfen? Ja, hier alles voller Blut. Es ist ein reines Blutbad, mein Gesicht. Also im Moment geht es noch bei mir, aber ich merke jetzt schon wieder, irgendwann, wenn ich die Lippe nur kurz anspanne, fängt die an zu bluten. Siehst du hier die roten Punkte? Ja, ja, ja. Lippenrisse. Lippenrisse. Bist du auch Fettstiftverweigerer? Oder? Ja, ich mag es nicht. Im Notfall schmier ich mal ein bisschen Vaseline drauf. Ja. Oder diese Baby-Arschcreme. Kennst du das? Ja, die, das so kleine Döschen, da ist ein nacktes Baby einfach drauf. Auch komisches Marketing, aber ist so. Das schmiere ich mir tatsächlich öfter an die Lippen. Und ich bin mir nicht sicher. Ich habe es eines Sommers kürzlich, war ich mal wandern mit einem Freund. Und er lief sich einen Wolf. Und ich habe ihm gesagt, guck mal, was ich dabei habe. Das kannst du dir da reinschmieren. Daher kenne ich dieses Produkt. Und dann habe ich ihn beobachtet, wie er, also erstens, weil es sich ein bisschen angeturnt hat, ihn dabei zuzugucken, wie er gebückt und seinen Hodensack baumelte da. Sag mal, bist du zufällig mit einem Freund über 30 Kilometer gelatscht? Nein, das war tatsächlich, das war nicht diese Schlappenfolge. Das war kurz davor. Okay, weil du hast mir diese Creme auch bei unserer Schlappenfolge habe ich schon erzählt. Eingedreht. Ja, genau. Ja. Aber ich habe jetzt immer Angst. Nee, ich weiß nicht, ob wir das in der Folge thematisiert haben. Ja. Ich gehe damit offen um mich. Ja. Bin Gefahr gelaufen, ab Kilometer 24, glaube ich, mir einen Wolf zu laufen. Und du hast mir mit dieser Creme den Wolf verhindert. Ach, die habe ich dir auch geliehen. Ja. Ah, das war okay. Weil es war auch die Hand von meinem anderen Freund schon drin. Ah, schön. Ja, das und hast du mir nicht gesagt bei der Folge. Dessen Hand war immer wechselseitig an seinem Arschloch und Hodensack und Innenseite der Oberschenkel. Gusch. Und dann wieder in der Dose und hin und her, hin und her, hin und her. Ah, ja, schön. Und heute habe ich es mir an meine Lippen geschmiert. Ah, schön. Und deine Hand war da auch öfter schon drin. Die war in den gleichen Bewegungen auch. Nee, ich habe mir einen großen Schlapper, sagen wir mal, aus dieser Tube geholt und habe mir das... Ah, du bist da nicht wieder reingegangen. Nee, ich bin noch nicht nochmal reingegangen, ja. Aber die Creme wirkt Wunder. Können wir toll empfehlen? Also kauft euch diese Creme, da ist ein nacktes Baby drauf. Aber, also wenn man Gefahr läuft, ein Wolf... Auf meinen Lippen hatte ich sie noch nicht, aber wenn man Gefahr läuft, ein Wolf zu laufen... Genau, schmiert euch Baby-Arschcreme ins Gesicht. Genau. Okay. Wo waren wir? Dein Platz. Vor allen Dingen Gesicht. Du hast Angst, dir einen Wolf zu laufen. Also du bist zu weit gegangen und unten reibt alles. Aber du schmierst dir die Creme ins Gesicht und dann passiert unten nichts. Ach so, nee, deswegen trockene Lippen. Ach so, Lippen, ja. Ja. Genau, wer war jetzt? Weil ich hatte Schneematsch. Du bist mit Platz 1 dran. Ich bin mit Platz 1 dran. Ist vielleicht klar. Diese verfickte Drecksdunkelheit. Ah, da gehe ich voll mit dir. Habe ich nicht als Platz 1, finde ich aber einen sehr guten Platz. Es ist dunkel. Ja. Es ist dunkel, wenn man aufsteht, es ist dunkel, wenn man... Es ist immer dunkel. Ich denke mir, also das Einzige, wie ich diese Dunkelheit ertragen kann, ist, nördlicher ist es noch schlimmer. Also das hilft mir so ein bisschen. Wenigstens haben wir noch ein bisschen Tageslicht. Ich kann es auch sagen, in Kiew ist es noch schlimmer. Ja, mir persönlich hilft das so ein bisschen. Ach, guck mal, dir hilft es, wenn es anderen Leuten schlechter geht. Nee, aha, okay. Nur verorte dich selbst, so funktioniert Privatfernsehen. Die Leute zeigen, denen es schlechter geht. Nein, einfach zu sagen, okay, immerhin habe ich noch ein bisschen Tageslicht abbekommen, aber ich finde es auch unerträglich. Ja. Also ab November finde ich es unerträglich. Das ist furchtbar. Die Tage wirken kurz, man rennt eigentlich nur noch im Dunkeln rum, weil in den wenigen Stunden, wo es hell ist, arbeitet man. Genau. Und deswegen verbringt man eigentlich seine komplette Freizeit im Dunkeln. Ja. Ist schlimm. Ja, das war mein Platz 1. Fick dich, Dunkelheit, du Wichser. Ich gehe mit. Okay, dann brauchst du gar keinen Platz 1 mehr. Nee. Gut. Alles klar, das war das Schaumbad für heute. Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Nee, was ist dein Platz 1? Komm. Ach, jetzt irgendwie, ja, irgendwie, nee. Jetzt habe ich irgendwie. Kein Bock mehr. Nicht, weil ich beleidigt bin, sondern ist zu kalt. Weil dein Dunkelheit. Nee, Kleidung. Mein Platz 1 ist Kleidung. Oh, sehr guter Punkt. Nervt mich tierisch. Nervt mich wirklich tierisch. Sehr guter Punkt. Man muss sich immer überlegen, ziehe ich das noch drunter, ziehe ich das noch drüber, dann gehst du irgendwo rein, dann ist wieder zu warm. Mhm. Du hast immer 1000 Lagen an. Musst drauf aufpassen. Musst irgendwelche Handschuhe mit. Ich habe heute auch Handschuhe dabei zum Beispiel. Ich habe jetzt erstmal Handschuhe gesehen. Ja, weil ich auch da, mittlerweile, ich glaube, ich werde zu alt oder so, aber meine Hände werden dann auch viel zu kalt und ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit die Hände in den Hosentaschen zu haben. Kein Blut mehr rein in deinem Alter. Aber dann ziehst du mehrere Lagen an. Du musst überlegen, was ziehst du an, welche Schuhe ziehst du an, welche Socken ziehst du an. Und wie schön ist der Sommer, wenn man einfach nur in Badeschlappen, kurzer Hose und T-Shirt rausgehen kann. Und man zieht sich eigentlich die ganze Zeit nicht um. Man zieht eigentlich nur immer die gleiche Klamotte nur in frisch an. Weil T-Shirt ist T-Shirt. So. Ja, das ich muss mir aber keine Gedanken drüber machen, über noch 5 weitere Lagen. Also Kleidung wird einfach wesentlich komplex. Ja. Man muss viel mehr einpacken, wenn man irgendwo hinfährt, weil man viel mehr Kleidung braucht. Also der Sommer mit kurzen Klamotten ist da schon um einiges angenehmer. Das stimmt. Ja. Guter Punkt. Aber. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Nee, ich sehe gerade wieder einen Vorteil am Winter, was ich tatsächlich ganz gut an Jackenzeit, wenn man eine Jacke mit hat, kann man da seinen ganzen Scheiß drin verstauen. Das die Jacke stimmt, ist eine gute Handtasche. Die Jacke ist eine Im gute Sommer Handtasche. Im Sommer habe ich immer muss halt alles in deine Hosentaschen stopfen. Ja. Ich als, ich besitze, habe ja 9 Handys. Ich bin Raucherin. Du könntest dir so eine Ticker-Bag, weißt du, so eine wie nennt man das? Pusher-Bag. Sonnenbrille. Eine Pusher-Bag. Ja, das finde ich, ist nicht mein Stil. Ja, passt auch. Ich habe ja mir angewohnt, einen Brustbeutel wieder zu tragen letzten Sommer. Ja, genau, und das mal, also da kann ich mich noch nicht durchrecken. Ja, als Brustbeutel auch wirklich. Oder du kaufst dir halt eine Gürteltasche und trägst sie konsequent als Gürteltasche. So, das ist ganz cool. Dwight Schrute-Style aus The Office, so. Ja. So ein bisschen creepy, so. Deutsche Version der Ernie Heisterkamp unter den Taschenträgern. Ernie Heisterkamp. Ja, ne, Berthold heißt er. Ich heiße Berthold. Nee, Ernie. Nee, das ist Berthold. Ernie. Berthold. Aber mir, das waren die großen drei. Ich habe mit Ulf geredet. Ja, das waren die. Das waren die großen drei. Alles ziemliche Scheiße, aber das Gute ist, es dauert nur noch so 4-5 Monate und dann hören wir auf mit diesem, dann hört dieses Elend endlich auf. Und ich habe noch eine gute Nachricht für dich, weil ich habe das letzt auch gelesen. Thema Dunkelheit, du musst nur noch 6 Tage aushalten. Und dann sind wir an dem Peak. Dann werden die Tage wieder länger. Ja, 21. Ja. 21. oder 22. Ja. Ich dachte der 22., aber kann auch der 21. sein. Also meines Wissens nach ist der 21. Dezember. Die Grenzen sind meines Wissens, also meines Erachtens nach, geht das ab sofort. Und so ist die Mauer gefallen. Genau, also ihr dürft alle jetzt nach West-Berlin rüberdüsen. Genau, schnappt euch euren Trabi. Und tuckert los. Genau. Und wir sehen uns bei dieser Party am Kotti. Party am Kotti oder direkt am Brandenburger Tor. Genau, schauen wir mal. Also wir finden schon Brandenburger Tor-Party ist halt der Mainstream unter den Partys. Ja, meine Freundin Angela sitzt jetzt gerade noch in der Sauna, aber wenn die fertig ist, kommt die bestimmt nach zur Party. Just in der Sauna werden sie. Sie saß in der Sauna in dem Moment. Aber die war doch harte Christin. Sitzt man da nackt in irgendwelchen... Ja, sie war immer noch Ostdeutsche. Ja, stimmt. Ostdeutsche sind immer überall nackt. Diese Ostdeutschen waren uns immer überlegen und sie werden uns auch immer überlegen sein. Mit ihrer körperlichen Freizügigkeit. Ja. Aber im Winter hast du davon auch wieder nichts. Ja, Angela Merkel hat den Mauerfall verschwitzt.